Pumuckl leckt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Also, die Geschichte mit der geheimnisvollen Schaukel hat zur Abwechslung mal dem Meister Eder viel Spaß gemacht. Ihr wisst doch, dass der Schreinermeister für seinen Kobold Pumuckl eine Schiffsschaukel gebastelt hat, die er unter einem Holzbrett in der Werkstatt aufgehängt hat. Da kann der Pumuckl nach Herzenslust darin schaukeln, sozusagen als Ersatz, weil er nicht mehr bei seinen Klabautermännern auf dem Meer in echten Segelschiffen schaukeln kann. Nun hatte der Meister Eder ein paar Tage vorher einen Fehler gemacht. Nicht dem Pumuckl gegenüber, sondern gegenüber Kindern einer Kundin, und zwar dem 12-jährigen Herbert und seiner kleinen Schwester Doris. Als der Meister Eder nämlich geschäftlich bei der Familie war, hat sich der Pumuckl bemerkbar gemacht. Zuerst zerrte er eine von Doris' Puppen aus dem Puppenbett und dann zwickte er den Herbert kräftig, ja, und dann trieb er noch so einiges, sodass dem Meister Eder herausrutschte, an all dem sei bloß sein Kobold schuld. Nun, während die Mutter darüber lachte, die kleine Doris es ebenso glaubte wie Geschichten von Prinzessinnen und Hexen, ging das dem Herbert nicht aus dem Kopf. Schließlich schmerzte ihn das Zwicken noch eine ganze Weile. Am nächsten Tag nach der Schule erzählte er diese verwunderliche Geschichte seinem besten Freund. Wenn ich dir sag, ich habe das Puppenbett überhaupt nicht angerührt. Und die Puppe auch nicht. Das war, wie wenn es jemand rausgeschmissen hätte. Herbert, das mit dem Hausgeist ist doch ein Schmarrn. Der Eder hat dich doch auf den Arm genommen. Kann sein, aber er hat ganz ernst geschaut. Freilich, unernst glaubt sie mir keiner. Er hat sogar den Namen von dem Hausgeist gesagt. Pumuckl. Dass ich nicht lache. Solche Namen erfinde ich tausend, wenn du willst. Schon, aber... Gehen wir doch hin und fragen. Ich verwette mein Taschenmesser, dass er gesteht, dass das bloß ein Spaß war. Und wenn er es zugibt? Wenn es einen Hausgeist gibt, dann schenke ich dir mein Taschenmesser. Das gibt's nämlich auf gar keinen Fall. Ich glaub's ja auch nicht, aber... Gehen wir hin, Herbert, los! Aber du fragst den Herrn Eder, Karli. Nein, du. Schließlich kennst ihn ja du und nicht ich. Also gut, ich frag ihn. Ui, fein, das gibt der Hetz. Grüß Gott, Eder. Grüß Gott, Eder. Grüß Gott. Ja, das ist ja der Herbert. Du, das Puppenbettel ist für noch nicht fertig. Macht nix. Ich hab bloß meinem Freund erzählt, dass... Der Herbert hat gesagt, sie hätten was von einem Hausgeist gesagt. Und da hab ich gesagt, dass es bloß ein Spaß von ihnen war. Und deswegen seid ihr alle zwei hergekommen? Ja. Ich hab mit dem Herbert mein Messer verwettet, dass sie ihn auf den Arm genommen haben mit dem Hausgeist. So, dein Messer hast du verwettet? Ich glaub kaum, dass dir dein Vater ein Messer geschenkt hat zum leichtsinnigen Verwetten. Das ist nicht leichtsinnig, weil ich's gewiss weiß, dass es keine Geister gibt. Auch keine Hausgeister. Ja, weißt, ein Geist ist er auch nicht mehr Pumuckl, sondern ein Kobold. Geh's zu, es ist doch das Gleiche. Wenn's das Gleiche ist, dann hast du dein Messer schon verwett. Herr Eder, wir sind für keine kleinen Kinder mehr. Ich bin schon 11 Jahre alt. Respekt. Zeig's uns halt den Kobold, wenn's ihn gibt. Na, das geht doch nicht. Leider. Da haben wir schon. Hab ich's doch gewusst, dass sie schwindeln. Nix weißt du, aber schon gar nix. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Schon wieder mal einer. Du siehst ja deinen Verstand auch nicht und glaubst, dass du einen hast. Das ist doch was anderes. Mit dem Verstand kann ich denken und das, was ich denke, kann ich sagen. Und der Pumuckl kann was anstellen. Und das, was er anstellt, kann man sehen. Dann lassen's ihn halt was anstellen. Geht so, das sind doch nur Sprüche vom Herrn Eder. Hast gehört, Pumuckl? Sprüche sind es. Geh, Pumuckl. Zeig denen zweimal, ob das Sprüche sind. Und wirf mal die Nagelschachtel da runter. Ja, und? Die Nagelschachtel bleibt so gusseisern stehen wie die große Seloer Brücken in Grünwald. Komm, Pumuckl. Nur geh, Pumuckl. Zeig's dem Buben. Nichts rührt sich. Ja, dann mag er jetzt nicht, der Pumuckl. Ja, mei, das kann jeder sagen. Ich hab einen Geist, der mag bloß jetzt gerade nicht. Ich sag dir, es ist kein Geist, sondern ein Kobold. So klein wie mein Daumen. Und das hier ist sein Bettel. Das ist ein schönes kleines Bett. Aber Beweis, Herr Eder, Beweis ist das keiner. Das ist halt ein kleines Puppenbett und sonst nichts. So, so. Aber was sagst du zu der kleinen Schaukel? Siehst, wie die hin und her schaukelt? Da sitzt der Pumpuckel drin und schaukelt. Hui, und wie die schaukelt. Da wird halt jemand hinkommen sein. Schau, Herbert, jetzt steht's. Wie haben Sie jetzt das gemacht, dass die Schaukel plötzlich steht? Haben Sie die irgendwie aufgehalten? Red nicht so dumm, Kali. Der Herr Eder und wir sind ja mindestens 2 Meter davon entfernt gestanden. Wie soll er sie da aufhalten? Aber die ist doch mitten im Schaukelnraus stehen geblieben. Ja, wie wenn es jemand festgehalten hätte. Ach, Schmarrn, das ist ein Mechanismus. Da ist irgendwas eingebaut. Nein, mein lieber Kali, das war und ist der Pumuckl. So, und jetzt habt ihr es mit eigenen Augen gesehen. Und du, Kali, hast dein Messer verwettet. Und ich muss jetzt weiterarbeiten. Mein Messer, das habe ich nicht verwettet. Das mit der Schaukel ist nichts anderes als ein Trick. Ach, glaub doch, was du magst. Jetzt haut's ab. Ich hab nicht so viel Zeit. Komm, Kali, gehen wir. Hinter den Trick komm ich Ihnen schon, Herr Eder. Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen. Na, Pumuckl, was sagst du? Zirzerzerzerzerzerzer. Dumme Kinder, dumme Kinder. Trick. Nix Trick. Der Pumuckl ist so fix. Ja. Ich hab nämlich die Schaukel einfach festgehalten. Ja, aber warum hast du denn eigentlich die Nagelschachtel nicht runtergeschmissen? Ja, weil ich mag nicht auf Befehl. Weißt du, ich mag nicht, wenn man darauf wartet. Ich mag nur Bums, Rums. Weißt du, wenn man nicht dran denkt. Das mag ich. Also jetzt zum Beispiel. Herrschaft, zeig den Pumuckl. Ja, was jetzt kann ich es gar nicht brauchen. Ja, eben drum eben. Gut, du glaubst die Nägel auch wieder schön zusammen. Ich? Nein, ich nicht. Ich nicht, das soll der Herbert und der Kali tun, wenn sie wiederkommen. Die kommen nicht wieder. Glaub sofort die Nägel auf. Oh, doch, ich spür das. Die kommen wieder. Die sind nämlich neugierig. Aber weißt du was, wenn sie wiederkommen, dann schaukle ich und dann höre ich überhaupt nicht auf und dann steht nichts still und sie merken überhaupt nicht, dass ein Pumuckl da ist. Also von mir aus schaukelst du. Ja, ich schaukel. Aber das mit den Nägeln. Und du darfst nichts vom Pumuckl sagen. Du sagst zum Beispiel, das war alles, also sagen wir mal, du sagst einfach, das war bloß ein Spaß. Ja, du sagst, das war ein Spaß und dann haben wir sie wieder los. Ja, hast du recht. Nein, es hat doch keinen Sinn, von dir was zu sagen. Die meinen ja bloß, ich spinne. Also gut, abgemacht. Wir tun so, als ob es keinen Pumuckl gäbe. Hm. Und ich schaukle jetzt weiter und weiter. Ja, und ich arbeite weiter und weiter. Ja. Weiter. Ja. Ja, höchste Zeit. Ja. Aber mein lieber Pumuckl, die Nägel geben die beiden Buben auf. Wenn sie aber nicht kommen, dann... Die werden schon kommen. La, la, la, la. Kali, eigentlich musst du mir jetzt dein Messer geben. Irgendwas war beim Eder da. Denn dass so plötzlich die Schaukel stillgestanden ist, du, ich hab direkt eine Gänsehaut gekriegt. Herbert, du spinnst. Das ist irgendein Trick. Entweder ist die Schaukel elektrisch angeschlossen und der Eder braucht bloß auf einen Knopf zu drücken oder... Oder? Oder es ist magnetisch oder sowas. Jetzt spinnst du. Das hätten wir doch gesehen. Nein, das kann man alles so einbauen, dass man nichts sieht. Aber warum soll denn das ein Schreiner machen? Für was und für wen denn? Mein Gott, Erwachsene haben oft so ein Zeug und sind verspielter als kleine Kinder. Geh. Die haben oft eine elektrische Eisenbahn, andere wieder eine elektrische Schaukel. Nein, mein Lieber, du magst mir bloß dein Messer nicht geben. Red nicht so dumm daher. Wenn ich was verwettet hab, geb ich's auch her. Aber ich hab's nicht verwettet. Da ist kein Kobold, sondern irgendwas Technisches. Allerdings, was genau es ist, das möchte ich schon wissen. Herbert, wir gehen noch einmal zum Eder hin. Meinst du nicht? Er hat uns doch gerade beinahe rausgeschmissen. Wir wollen ja gar nicht stören. Wir wollen nur die Schaukel genauer anschauen. Nein. Wenn es nichts Elektrisches ist, dann, Herbert, dann kriegst du mein Messer. Großes Ehrenwort. Komm, sei nicht langweilig. Komm mit. Ach, also gut. Wenn's meinst, von mir aus. Musik. Ja, seid ihr zwei schon wieder da? Entschuldigen Sie, Herr Eder. Wir wollen Sie nicht stören. Wir wollen nur die Schaukel noch mal anschauen. Jetzt schaukelt's wieder. Schau, Kalli. Ja, hinschauen kennt's von mir aus. Kalli, da ist nirgends ein Draht für einen elektrischen Anschluss. Ist da vielleicht eine Feder drin? Nein, eine Feder ist da nicht drin. Aber das schaukelt ganz gleichmäßig, ohne dass es aufhört. Die schaukelt von dem Wind, den ihr zwei hier drinnen macht. Bitte schön, Herr Eder, lassen Sie es wieder stillstehen, wie vorhin. Nein, ich mag nicht. Ich muss arbeiten. Sie geben also zu, dass in der Schaukel was drin ist? Ja, drin ist schon was, aber nichts Elektrisches. Ein Magnet? Nein, kein Magnet. Darf ich die Schaukel mal bremsen? Ja, von mir aus. Au, was ist denn, Kalli? Es hat mich was gezwickt, als ich die Schaukel angefasst habe. Du, das schaukelt weiter, obwohl du es gebremst hast. Ja, aber vielleicht bin ich vor Schreck wieder angestoßen. Jetzt pass auf, jetzt halte ich die Schaukel noch mal an. Die schaukelt ja weiter, obwohl ich sie angehalten habe. Was ist das, Herr Eder? Ein Zufall, wahrscheinlich. So, und jetzt ist genug. Jetzt habt ihr das gesehen und jetzt verschwindet. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Aber das ist doch komisch. Ja, komisch ist schon. Aber warum es komisch ist, das werdet ihr nie begreifen. So, und jetzt ist Schluss. Wiederschauen. Wie wiederschauen, Herr Eder? Wiederschauen, Herr Eder. Ah, das hat der Pumuckl fein gemacht. Immer weiter geschaukelt und dann auch ein bisschen gezwickt. So, au! Und dann gleich wieder weiter geschaukelt. Hin und her und hin und her. Ach, schön ist ja, das ja, Schaukeln. Aber das war doch eigentlich nicht das, was du wolltest. Wieso? Ja, du wolltest doch, dass sie nichts von dir bemerken. Ja, ja. Dass alles ganz natürlich ist, sodass die beiden nicht mehr herkommen. Darum habe ich ja weiter geschaukelt. Ja, aber gerade das war doch unnatürlich. Wenn jemand die Schaukel bremst, ja, dann muss sie auch stehen bleiben. Dann muss sie auch. Muss sie auch. Aber ja. Wieso? Aber jetzt ist es den Zweien gerade erst unheimlich geworden. Ja, ja, ja, was kann man denn da machen? Ja, wie kriegt man die jetzt wieder heimlich? Das weiß ich nicht. Ui, dann kommen die nochmal. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nein, hoffentlich nicht. Aber das ist mir jetzt ganz wurscht. Wir sperren jetzt ab. Es ist Zeit für unsere Brotzeit. Ja, vielleicht Würstel gibt's. Ja, ja, gehen wir in die Wohnung auf. Dann können die zwei wiederkommen, solange sie lustig sind. Ja, und wir zwei, wir sind auch lustig. Und wir essen Würstel, ne? Ja, wir essen Wurst und Senf und dazu und Brot. Und Brot! Und du kriegst die Brösel. Brösel! Brösel! Was ist das, Brösel? Brösel sind Brotkrummen. Krummen? Ich mag kein krummes Brot. Ich mag ein gerades Brot. Also gut, du kriegst ein gerades Brot. Ja, krummes Brot bringt dich in Not. Ja, ja. So, jetzt komm. Ja. Raufgegangen. Jetzt ist die Werkstatt leer. Aber abgesperrt. Macht nichts. Das Fenster ist auf. Da können wir einsteigen. Aber wenn wir erwischt werden? Blödsinn. Wir wollen ja nichts stehlen. Wir wollen ja bloß hinter den Trick kommen. Also, ich steig rein, du kommst nach. Ja. Psch, nicht so laut. Die Schaukel steht ganz still. Ah! Was war das? Ich bin an ein Brett gekommen. Ich bin vielleicht erschrocken. Ganz still steht die Schaukel. Gib ihr einen Schubs. Ich? Nein, lieber nicht. Du hast gesagt, dass dich vorhin was gezwickt hat. Das habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Soll ich ihr einen Stoß geben? Ja, schnell. Ah! Spinn doch nicht. Ich bin bloß an eine Bierflasche gekommen. Du bist ein Idiot. Also, ich gebe jetzt einen Stoß. Achtung! Fertig. Los. Schaukelt ganz normal. Und wenn ich sie anhalte, siehst du, sie bleibt ganz normal stehen. Lass mich auch probieren. Ganz normal. Und es ist kein Draht dran. Und drinnen ist auch nichts. Nirgendwo ist etwas. Aber was war denn das vorhin? Die Schaukel ist doch entweder von allein stillgestanden oder hat von allein geschaukelt. Vielleicht ist der alte Schreiner ein Hexer. Glaubst du? Du, gehen wir schnell. Ich habe Angst. Ja, gibt's denn sowas? Was sehe ich denn da? Was fällt euch denn ein? Habe ich euch erwischt? Herr Eder, bitte tun Sie uns nicht verhexen, bitte schön. Aber wenn ich hexen könnte, dann würde ich euch in zwei Bretter verwandeln und daraus Mäuse schnitzen. Bitte nicht. Also, was soll das, dass ihr hier in der Werkstatt seid? Wir wollten bloß die Schaukel untersuchen. Wir dachten, es ist ein Trick. Ich habe doch mein Messer gewettet, dass... Aber wenn Sie zaubern können, dann... Das ist ja Blödsinn. Ihr seid im Stand und erzählt's rum, ich könnte zaubern. Aber das Einfache wollt ihr nicht glauben. Ja, dann erkläre ich es euch kompliziert. Meine Schaukel tut, was ich will. Hast du das gehört, habt ihr es gehört? Aber jetzt ja nicht anfassen. Los, schaukeln. Ui. Stillstehen. Jetzt steht's. Schaukeln. Stillstehen. So, als ob jemand die Schaukel hält. Und jetzt erkläre ich es euch. Habt ihr schon einmal was von Fernsteuerung gehört? Ja. Ja, und so ist das hier auch. Ganz einfach. Mit einem Halbleiterkristall und zwei unsichtbaren Elektroden übers Germanium mit mindestens zwei Zonen geht mein Befehl durch die Defektelektroden ins Indium. Ui. Dann wird die Gleichrichterwirkung in einen hohen Flussstrom gebracht zwischen Diffusion und Raumladung. Und wenn dann der Sperrwiderstand den Kollektor durch die Defektelektroden anzieht, dann schaukelt's. Und wenn ich das Ganze umgekehrt mache, steht's still. Verstanden? So ist das? Genau so, jetzt wisst ihr's. So, und jetzt erzählt es eurem Lehrer und der soll euch das erklären. Und dann könnt ihr euch selber so eine Schaukel bauen. Und jetzt haut's ab! Dann kann ich mein Messer aber behalten. Ja, das kannst du. Und wenn ihr jetzt nicht sofort geht, dann nehme ich eine geringe Spannungsänderung am Detektor vor und jag euch durch den Kollektor zwischen sämtlichen Elektronen hindurch zur Dirnas. Wir gehen ja schon. Wir sind schon dort. Aber auf dem schnellsten elektromagnetischen Weg, sag ich euch. 1, 2, 3. Ah! Ja, und wie die Sausen. Was doch ein paar elektrische Sprüche ausmachen. Sagst ihnen was Einfaches, was sie verstehen. Dass es der Pumuckl ist, dann glauben sie es nicht. Sagst du ihnen ein Brimbori, dann kriegen sie Respekt. Was sagst du dazu, Pumuckl? Pumuckl? Pumuckl! Ja? Ja, was tust denn du da oben? Mich fürchten. Fürchten? Ja. Vor was? Delektor, Kofektor, Direktor, lauter Ohren. Wo hast du die alle? Erfunden, Pumuckl. Komm nur her. Alles ist ganz normal. Deine Schaukel und du und ich. Jetzt setz dich nur wieder rein und schaukel und denk nach und erfind auch was, wenn du magst. Ja, was soll ich denn erfinden? Ja, was sollst du erfinden? Von mir aus ein Gedicht mit recht vielen Ohren. Mit Ohren ist ganz schwer. Mit Ohren, ein Gedicht mit Ohren, da bin ich gleich verloren. Da muss ich lange überlegen. Was reimt sich denn auf Ohren? Was haben die vielen Ohren? Bei uns hier drin? Verloren. Ja. Sind wir doch nur geboren mit links und rechts zwei Ohren. Wir sind zwei rechte Toren, ja, mit unseren langen Ohren. Stimmt zwar nicht, dass wir rechts und links zwei Ohren haben, aber es reimt sich. Und schließlich ist für die beiden die Hauptsache, dass sie die neugierigen Buben los sind. Vielleicht basteln die Buben sich jetzt eine Schaukel mit Fernsteuerung. Das gibt's ja alles, nicht wahr? Bei Meister Eder steuert der Pumuckl seine Schaukel selbst. Und wer es nicht glauben will, der soll es bleiben lassen. Das sagt ihr doch auch.